Kundgabe 1878. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.4.1941. Selbstbestimmungsrecht. Der innerste Trieb zur Wahrhaftigkeit kann von dem Menschen befolgt werden oder auch nicht. Es ist dies gleichfalls ein Akt der Selbstbestimmung im Stadium des freien Willens. Es zwingt den Menschen niemand, sich anders zu entscheiden, als es sein innerster Trieb ist. Dieser Trieb aber ist die Äußerung des Geistes in ihm. Als Gott die Wesenheiten freimachte von der Gewalt des Widersachers, war dies kein Gewaltakt an sich, sondern ein Lösen aus der Gewalt. Dies empfand das Geistige und es nützte die Freiheit, jedoch wiederum zum Abfall von Gott. Das heißt, es nahm die ihm gebotene Freiheit nicht wahr, um endgültig zurückzukehren zu Gott, sondern unterstellte sich aufs Neue dem Willen des Widersachers. Und so wurde ihm nun die Freiheit seines Willens genommen, indem es in die Form gebannt wurde. Es musste nun handeln nach Gottes Willen. Das geringste Aufgeben des Widerstandes gegen Gott aber trägt ihm Erleichterung seines Zustandes ein und weckt nun das Verlangen in dem Wesen nach völliger Freiheit, was gleichzeitig im Willen zum Dienen zum Ausdruck kommt. Also letzte Entscheidung trifft das Wesen selbst, indem es das Stadium des freien Willens antreten kann, so wie sich sein gebundener Wille zum Dienen entschließt. Es behält sonach das Wesen das Selbstbestimmungsrecht. Es wurde wohl dem Gegner Gottes die Macht genommen durch undenkliche Zeiten hindurch, niemals aber durch Zwang das Wesen Gott zugeführt, sondern diese Rückkehr zum Vater muss das Wesen selbst bewerkstelligen und seinem Willen wird entsprochen insofern, als das Los in der Ewigkeit diesem Willen völlig entspricht. Wer zu Gott will, wird in seiner Nähe weilen dürfen. Wer Gott widersteht, wird durch seine Entfernung von Gott unvorstellbar leiden müssen. Und es ist sowohl die Trennung als auch der Zusammenschluss selbst herbeigeführt worden. Also es hat das Wesen von dem ihm zustehenden Selbstbestimmungsrecht Gebrauch gemacht. Amen.